die Schlacht noch einmal mich ins Feld, den jungen, trotzigen Kriegesgott zu bändigen. Gefährtinnen! 10.000 Sonnen dünken zu einem Glutball eingeschmelzt, so glanzvoll nicht als ein Sieg! Ein Sieg mir über ihn! Geliebte, ich beschwöre dich! Lass mich, Portway! Du hörst, was ich beschloss. Wie würdest du den Strom, wenn er herab von Bergen schießt, aus meiner Seele Donnersturz regieren? Ich will zu meiner Füße Staub ihn sehen. Den Übermütigen, der mir an diesem glorwürdigen Schlachtentag wie keiner noch das kriegerische Hochgefühl verwehrt, fühl ich, mit aller Götterfluch beladen, da rings das Heer der Griechen vor mir flieht. Bei dieses einzigen Helden Anblick mich gelähmt nicht? In dem Innersten getroffen? Mich? Mich? Die Überwundene, Besiegte? Ins Schlachtgetümmel stürzen will ich mich, wo der Hohn lächelnde mein Hart und ihn mir überwinden oder leben nicht! Wenn du dein Haupt doch, teure Königin, an diesem Träumbusen ruhen wolltest. Der Sturz, der dir die Brust gewaltsam traf, hat dir das Blut entflammt, den Sinn empört. An allen jungen Gliedern zitterst du. Beschließe nichts, wir alle flehen dich, bis heitrer dir der Geist zurückgekehrt. Komm, ruhe dich bei mir ein wenig aus. Warum? Weshalb? Was ist geschehen? Was sagt ich? Was hab ich denn? Um eines Siegs, der deine junge Seele flüchtig reizt, willst du das Spiel der Schlacht neu beginnen? Weil unerfüllt ein Wunsch, ich weiß nicht welcher, dir im geheimen Herzen blieb, den Segen gleich einem übellaunigen Kind hinweg, der deines Volks Gebete krönte, werfen? Ah, sieh. Verwünscht das Los mir dieses Tages. Wie mit dem Schicksal heut, dem tückischen, sich meiner Seele liebste Freundinnen verbünden, mir zu schaden, mich zu kränken. Hinweg! Der Himmlische beschützet sie. Denk ich bloß mich? Sind's meine Wünsche bloß, die mich zurück aufs Feld der Schlachten rufen? Die Jünglingsschar, die Überwundene, ihr werdet sie bekränzt mit Blumen nicht zu euren duftigen Heimattälern führen. Aus jedem tückischen Hinterhalt hervor, der sich ihm beut, sehe ich den Peleiden auf euren frohen Jubelzug sich stürzen. Euch und dem Trosse der Gefangenen bis zu den Mauern Themiskyras folgen. Soll ich von seiner Fers, ich Rasende, die nun 5 schweißerfüllte Sonnen schon an seinem Sturze rüttelte, entweichen, da er vom Windzug eines Streiches muss getroffen unter meiner Rosse Huf wie eine reife Südfrucht niederfallen. Nein, ich, was so herrlich mir begonnen, so groß nicht endige, ehe ich nicht völlig den Kranz, der mir die Stirn umrauscht, erfasse, ehe ich Mars Töchter nicht, wie ich's versprach, jetzt auf des Glückes Gipfel jauchzend führe, ehe möge seine Pyramide schmetternd zusammenbrechen über mich und sie. Verflucht das Herz, das ich noch mäßigen kann. Dein Aug, o Herrscherin, erglüht ganz fremd, ganz unbegreiflich. Und Gedanken wälzen so finster wie der ewige Nacht entstiegen in meinem ahndungsvollen Busen sich. Die Schar, die deine Seele seltsam fürchtet, entfloh rings vor dir her, wie Spreu vor Winden, kaum dass ein Speer sich noch erblicken lässt. Achill, so wie du mit dem Heer dich stelltest, von dem Skamandros ist er abgeschnitten. Sieh, bei den Göttern des Olymps, nicht einen Gefangenen entreißt er dir. Es soll der Glanz auch meilenfern hin seiner Waffen dein Heer nicht schrecken. Seine Rosse ferner tritt, dir kein Gelächter einer Jungfrau stören. Mit meinem Haupt stehe ich dir dafür ein. Kann das geschehen, Asteria? Herrscherin, kann ich das Heer, wie Protoe verlangt, nach Themiskyra wohl zurückgeführen? Wenn du den Rat willst, gütig versammelt aller Fürstinnen befragen, so wird... Den Rat hier dieser will ich wissen! Was bin ich denn seit einer Handvoll Stunden? Kann ich das Heer? Du sprichst, Asteria. Kann ich es wohl zurück zur Heimat führen? Vor Trojas stolzen Mauern steht das ganze Hellenenheer. Steht Agamemnon noch, stehen Menelaus, Ajax, Palamed, Ulysses, Diomedes, Antilochus. Sie wagen dir ins Angesicht zu trotzen. Ja, jener junge Nereidensohn, den deine Hand mit Rosen schmücken sollte. Die Stirn beugt er der Übermütge dir, den Fußtritt will er und erklärt es laut auf deinen königlichen Nacken setzen. Und meine große Ares-Tochter fragt mich, ob sie den Siegesheimzug feiern darf? Der Königin, du falsche sanken Helden an Hoheit, Mut und Schönheit! Schweig, Verhasste! Asteria fühlt wie ich. Es ist nur einer hier mir zu sinken wert. Und dieser eine, dort steht er noch im Feld der Schlacht und trotzt! Nicht von der Leidenschaft, o Herrscherin, wirst du dich... Natter! Deine Zunge nimm gefangen! Willst du den Zorn nicht deiner Königin wagen? Hinweg! So wage ich meine Königin Zorn! Nicht den Peliden bei den ewigen Göttern wirst du in dieser Stimmung dir gewinnen. Vielmehr, noch ehe die Sonne sinkt, befürcht ich, die Jünglinge, die unser Arm bezwungen, so vieler unschätzbarer Mühen preis, uns bloß in deiner Raserei verlieren! Das ist ja sonderbar und unbegreiflich. Was macht dich plötzlich denn so feig? Was, mich? Wen überwandst du? Sag mir an. Lykaon, den jungen Fürsten der Arkadier, mich dünkt, du sahst ihn. So, so. War es jener, der zitternd stand, mit eingeknicktem Helmbusch, als ich mich den Gefangenen gestern... Zitternd! Er stand so fest wie je dir, der Pelide. Im Kampf von meinen Pfeilen heiß getroffen, sank er zu Füßen mir. Stolz werd ich ihn an jenem Fest der Rosen, stolz wie eine... zu unserem heiligen Tempel führen können. Wahrhaftig? Wie du so begeistert bist. Nun denn, er soll dir nicht entrissen werden. Führt aus der Schar ihn der Gefangenen Lykaon, den Arkadier, herbei! Nimm, du unkriegerische Jungfrau, ihn. Bergt euch in Hecken von süßduftendem Holunder. In der Gebirge fernsten Kluft, wo ihr wollüstig Lied die Nachtigall dir flötet, und feier es gleich, du Lüsterne, das Fest, das deine Seele nicht erwarten kann. Geh und befreie, geh, ich will nichts wissen von deinem hassenswürdigen Anblick, mich. Achilles naht dir, o Herrscherin! Er naht. Wohlauf, ihr Jungfrauen, denn zur Schlacht reicht mir der Spieße treffendsten. O, reicht der Schwert der Wetterflammendstes mir her. Die Lust, ihr Götter, müsst ihr mir gewähren, den einen heißersehnten Jüngling siegreich zum Staub mir noch der Füße hinzuwerfen. Das ganze Maß von Glück erlasse ich euch, das meinem Leben zugemessen ist. Der Jungfrauen keine, wer sie immer seid, trifft den Peliden selbst. Dem ist ein Pfeil geschärft des Todes, der sein Haupt. Was sag ich? Der seiner Locken eine mir berührt. Ich nur, ich weiß den Göttersohn zu fällen. Nicht eher ruhen will ich, bis ich aus Lüften gleich einem schön gefärbten Vogel ihn zu mir herabgestürzt. Doch liegt er jetzt mit eingeknickten Fittichen, ihr Jungfrauen, zu Füßen mir, kein Purpurstäubchen missend. Nun denn, so mögen alle Seligen da niedersteigen, unseren Sieg zu feiern. Zur Heimat geht der Jubelzug. Dann bin ich die Königin des Rosenfestes euch. Jetzt kommt! Protui, meiner Seelenschwester, willst du mir folgen? In den Orkus dir. Ging ich auch zu den Seligen ohne dich? Du besser als Menschen sind. Du willst es? Wohlan, wir kämpfen, siegen miteinander. Wir beide oder keine. Und die Losung ist Rosen für die Scheitel unserer Helden. Oder Zypressen für die unsrigen.